بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في بقين متمنى الله زيغن بمهاة شكاية سنة البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bin zeugt, dass es kein Gott über außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Wer recht geleitet ist, wer von Allah recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist fürwahr irre geleitet und wir es niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung und um Verstärkung unseres Glaubens und Vergeben unserer Sünden. Und Allah subhanahu wa ta'ala mache diese Sitzung zu einer Stärkung für uns, zu einer Bereicherung unseres Wissens und zu einem Argument für uns und nicht zu einem Argument gegen uns am Tag, an dem wir dich antreffen werden. Allahumma. Wir haben, liebe Geschwister, beim letzten Mal uns unterhalten über die Qard-Verträge. Qard-Verträge sind die Darlehensverträge und möchten das Kapitel heute weiterführen bzw. soweit abschließen subhanahu wa ta'ala. Und eines der Themen, die in Bezug auf Qard-Verträge auftauchen, ist ein sehr verwandtes Thema damit, und zwar die sogenannte Wadi'a. Wadi'a bedeutet, kommt vom Wort Wada'a, und Wada'a ist gemeint hier, versus etwas hinterlegen, und oder etwas zurücklassen, okay, etwas hinterlegen, etwas zurücklassen. Und gesetzlich gesehen, oder was in Bezug auf Verträge verstehen wir darunter, dass jemand mal bei einer anderen Person hinterlegt zur Aufbewahrung. Deswegen übersetzen wir Wadi'a mit Geld aufbewahren. Warum ist dieses Thema deswegen an dieser Stelle? Weil es einen großen Zusammenhang gibt zwischen der Wadi'a und dem Qard, beziehungsweise eine große Ähnlichkeit gibt. Und die beiden miteinander teilweise verwechselt werden. Und auch was heutzutage mit Bankkonten geschieht, damit verwechselt wird. Und deswegen wird es an dieser Stelle, müssen wir an dieser Stelle darauf eingehen. Denn viele Menschen haben heutzutage Bankkonten und dort hinterlegen sie Geld. Und dann ist eben die Frage, das Geld, das sie dort hinterlegen, oder diesen Vertrag, den sie damit eingehen, ist das ein Qard-Vertrag oder ist das ein Wadi'a-Vertrag oder ist das gar eine Investition? Okay? Diese Fragen muss man klären, weil dementsprechend fällt auch dann gibt es andere Regeln, die zum Zuge kommen. Wenn es ein Qard-Vertrag ist, dann gelten eben die Regeln für Qard-Verträge, ansonsten Wadi'a-Verträge oder irgendwas anderes. Ja? Wie ist die Realität? Die Realität ist, dass jemand Geld seiner Bank gibt und die Bank verpflichtet sich dazu, dieses Geld zu bewahren und jederzeit dem Kunden das Geld wieder auszuzahlen, sobald er es bekommt, sobald er es haben möchte, sobald er es verlangt. Und aber die Bank verpflichtet sich nicht dazu, ihm genau dasselbe Geld auszuhändigen, sondern das Gleiche. Okay? Und das, ihr kennt inshallah den Unterschied zwischen demselben und dem Gleichen. Ja? Demselben, das ist also derselbe Schein, den du ausgehändigt hast. Ein Schein hat zum Beispiel eine Nummer drauf und genau diesen Schein, den du gegeben hast, genau den bekommst du auch wieder zurück. Dasselbe ist genau derselbe Schein, aber das Gleiche, da geht es einfach darum, dass er den gleichen Wert bekommt, auch wenn es ein anderer Schein ist, können statt 100er können 250er sein, richtig? Ja. Und wenn du jetzt jemandem 100 Euro verleihst, möchtest du dann denselben Schein wieder zurückhaben oder einen gleichen? Antwort lautet, du möchtest einen gleichen haben, du brauchst nicht denselben. Und deswegen jetzt kommt die Frage, handelt es sich jetzt hier um einen Qard oder um einen Wadi'a-Vertrag? Die Frage können wir jetzt schon beantworten, nachdem wir das Thema Qard studiert haben und gelernt haben. Manche Leute behaupten nämlich, sie sagen, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala Wadi'a-Verträge erlaubt hat, darf man heutzutage sein Geld an der Bank anlegen und davon profitieren. Und sagen, weil Wadi'a-Verträge sind doch islamisch gesehen erlaubt. Und die Bank macht doch nichts anderes, als dass sie Geld für einen aufbewahrt und da Wadi'a-Verträge erlaubt sind, warum verbietet ihr uns dann, unser Geld bei Bankkonten anzulegen? Und der Unterschied zwischen dem Qard und der Wadi'a liegt ja genau in diesem Unterschied zwischen demselben und dem Gleichen. Demselben und dem Gleichen. Denn bei der islamischen Wadi'a wird das Vermögen, das du einer Person anvertraust oder einer Bank oder wie auch immer, genau dasselbe Vermögen, das du gegeben hast, wird aufbewahrt. Ja? Und wie zum Beispiel ein Geldschein, den du in einen Umschlag legst und den Umschlag verschließt und oder ein Goldbarren oder eine Goldkette oder ein Ring, den du auch so in einen entsprechenden Behälter und diesen Behälter gibst du jemandem und sagst ihm, bewahre ihn für mich bitte auf. Und was bedeutet das? Die Frage ist, darf jetzt derjenige, der diesen Behälter oder dieses Wertstück, dieses Mal allgemein für dich aufbewahrt, darf er diesen Umschlag oder dieses Etui oder was auch immer, darf er diese Box öffnen und mit diesem anvertrauten Gut, mit dieser Wadi'a etwas anstellen? Die Antwort lautet, auf gar keinen Fall. Das ist für ihn verboten, weil er muss dasselbe bewahren. Ja. Ist das der Fall, wenn man sein Geld auf sein Girokonto einzahlt? Überhaupt gar nicht der Fall. Im Gegenteil, du sagst dadurch, dass du es hergibst, du kannst damit machen, was du möchtest. Und wenn ich es brauche, möchte ich den gleichen Wert wieder zurückhaben. Ja. Und deswegen handelt es sich eben jetzt nicht um eine Wadi'a, bei dem Girokonto zumindest, ja, sondern es handelt sich um einen Qard-Vertrag. Auch wenn das nicht so genannt wird, das ist die Realität. Ja, denn jemand, der, wenn eine Person A einer Person B Geld verleiht und die andere mit dem Geld quasi macht, was sie möchte, aber irgendwann einmal denselben Wert, hier ist kein Problem, aber nicht dieselben Scheine, sondern die gleichen Scheine wieder zurückgibt, dann ist das nichts anderes als ein Darlehensvertrag. Ja, und das ist die Realität, was wir machen. Wir zahlen unser Geld ein, verleihen es der Bank, möchten es jederzeit wieder zurückhaben, haben wir auch das Recht, jederzeit das wieder zurückzugeben. Und deswegen stimmen hier oder gelten hier die Regeln für Darlehensverträge und nicht für Wadi'a Verträge. Ja, der Unterschied zwischen rein juristisch zwischen einem Wadi'a-Vertrag und einem Qard-Vertrag hinsichtlich der Verantwortlichkeit ist, dass wenn du einen Wadi'a-Vertrag eingehst, dann ist die Person, die dein Vermögen entgegennimmt, ein Amin, eine Vertrauensperson. Okay, ein Vertrauensmann. Aber wenn du einen Qard-Vertrag eingehst, dann ist die Person, dem du dein Mal aushändigst, kein Amin, sondern ein Damin, das heißt ein Bürger. Ja. Und der Unterschied, den haben wir schon mehrmals erwähnt, ist, dass der Bürger bürgt in jedem Fall. Egal, ob Fahrlässigkeit war oder keine Fahrlässigkeit war. Aber der Vertrauensmann bürgt nur im Falle der Fahrlässigkeit. Und wie ist es bei der Bank, wenn du dein Geld, oder? Die Bank bürgt immer. Ja, die Bank bürgt sowohl bei Fahrlässigkeit als auch bei Nicht-Fahrlässigkeit, bei ordnungsmäßiger Handhabung. Das spielt keine Rolle, weil sie garantiert dir, den gleichen Betrag wieder auszuhändigen. Egal, ob sie das Geld, das sie genommen hat, damit gewonnen hat oder verloren hat, macht dir keinen Einfluss. Ja, spielt keinen Einfluss. Bei der Wadi'a, sie dürfte das Geld nicht verwenden. Ja, sie müsste genau dasselbe Geld, was du gegeben hast, aufbewahren. Aber das würde keine Bank akzeptieren. Keine Bank würde dir sagen, hier, du hast ein Girokonto und das Geld, was du einzahlst, genau das Geld nehmen wir, machen wir eine Schublade und schreiben darauf deinen Namen drauf und lass uns, bis du es wieder brauchst. Ja, das ist diese Form des Vertrages gibt es, wenn wir uns gleich anschauen, auch bei Banken, aber das ist dann kein Girokonto. Okay? So, und deswegen das ist wichtig, dass wir uns merken, dass wir hier einen Darlehensvertrag eingehen. Und wenn wir für Darlehensverträge eingehen, dann gelten natürlich auch die Regeln für Darlehensverträge, wie ich gesagt habe, in Bezug auf die Verantwortlichkeit, aber auch in Bezug auf die Zinsregeln, Riba-Regeln natürlich. Ja. Okay, die zweite Möglichkeit, die es gibt, theoretisch, und die auch Banken anbieten, ist die sogenannte Wadi'a Mustanadiyya. Und heutzutage wäre das zum Beispiel das Mieten von Tresoren. Das Mieten von Tresoren. In diesem Fall ist es wirklich so, dass du einen Schlüssel bekommst, für ein Schließfach bekommst und du mietest dieses Schließfach. Und du legst dort rein, was du möchtest an Wertsachen, ja, Dokumente, Gold, was reinlegst. Und in diesem Fall hat in diesem Fall die Bank das Recht, diese Wertsachen zu verwenden? Nein. Niemand darf da rangehen. Okay? Und nur du darfst dort rangehen und denjenigen, den du bevollmächtigst. Ja? Insofern haben wir hier keinen Qard-Vertrag, das ist kein Darlehensvertrag, sondern eine Wadi'a. Das ist eine tatsächliche Wadi'a, wie du dafür mietest du ein Schließfach oder ein Tresor, je nachdem wie groß es ist, bekommst deinen Schlüssel und dieses Vermögen, dieses Mal fasst auch niemand an. Ja? Das wäre also ein klassisches Beispiel für Wadi'a und das Girokonto wäre ein klassisches Beispiel Tresoren sind ein klassisches Beispiel für Wadi'a. Ja. Aber das muss ja nicht bei der Bank sein, du kannst auch bei einer Privatperson ihm sagen, hier, bewahre mich für mich das mein Vermögen auf und ich zahle dir dafür so und so viel Geld. Okay? Aber bei Qard-Verträgen wäre was anders. Ne? Qard-Verträgen bekommt man das, was man auch wieder was man gegeben hat. Ja. Okay, das Mieten von Tresoren, also diese sogenannte Wadi'a Mustanadiyya, wie man das nennen mag, ist islamkonform, spricht überhaupt gar nichts dagegen, dass man ein Tresor mietet und dafür Geld bezahlt. Und der andere, der verpflichtet sich dazu, darauf aufzupassen, auf das Tresor aufzupassen und gewährt dem Kunden jederzeit Zugang zu seinem Gut. Ja. Und dann ist er in diesem Fall ein Amin. Das heißt, also sollte ein Blitz einschlagen, ja, sollte es ein Erdbeben geben, sollte ein Dieb es schaffen, von unter dem Boden zu graben und ins Tresor reinzugehen und das Geld zu klauen, dann ist dein Geld weg. Ja, dann, solange der Muda' indahu, das heißt derjenige, bei dem das anvertraute Gut aufbewahrt wird, solange er seiner Aufgabe nachkommt, ist er nicht verantwortlich für das, was passiert. Okay? Das ist der, wie gesagt, absolut islamkonform. Ja, und das Mieten des Tresors an sich ist eine Art Ijara. Eine Ijara, das heißt eine Art Mietvertrag. Ja? Ein Mietvertrag, der gegen den Islam überhaupt gar nicht spricht. Ja, beim Girokonto hingegen haben wir ja den Qard-Vertrag und deswegen bei Qard-Verträgen darf es auch keine Zinsen geben. Richtig? Deswegen darfst du nicht sagen, ich verleihe der Bank Geld und bekomme dafür Zinsen. Ja? Und bekomme dafür monatlich oder jährlich einen Betrag dafür, dass ich es der Bank geliehen habe. Weil manche Leute heutzutage sagen, das ist doch nichts anderes als eine So, Mudaraba. Warum sagen Sie Mudaraba? Weil Mudaraba ist ein Vertrag zwischen, oder ist erstmal ein islamischer Vertrag, der halal ist, grundsätzlich. Okay? Und das ist natürlich immer das Spiel, dass man einen Begriff benutzt, der im islamischen Fiqh bekannt ist und sagt, dass heute, was wir machen, ist nur nichts anderes als eine Form von Mudaraba, in der Hoffnung, dass eben dann diese Sache für erlaubt erklärt wird. Okay? Aber es ist keine Mudaraba, denn Mudaraba bedeutet, dass wir jetzt mit zwei Parteien haben, eine Partei, die Geld investiert, die Geld hat, und die andere, die kein Geld hat, die mit dem Geld arbeitet. Und dann teilen sie sich den Gewinn, je nachdem, wie sie ausgemacht haben. Und der Verlust ist maximal wie das Startkapital, mit dem man begonnen hat. Okay? Das heißt also, der Investor bezahlt das Geld, riskiert den Verlust, aber es kann auch dabei gewinnen. Ja? Nur wie viel gewinnt er? Das macht man prozentual vom Gewinn abhängig. Aber du kannst nicht sagen von vornherein, ich möchte 100.000 Euro investieren und monatlich 100 Euro Gewinn haben. Ja? Das funktioniert nicht. Diese Garantie kann dir, beziehungsweise darf dir keiner geben, weil dann haben wir, dann hätten wir ein Zinsdarlehen. Nicht ein Zinsdarlehen. Wenn ich hier mit dem Geld leihe, unter der Bedingung, dass er mir monatlich schon zu viel Geld zurückgibt, am Ende möchte ich mein Kapital wieder haben. Okay? Dann habe ich ja das Geld geliehen und mehr dafür bekommen. Das darf ich ja nicht machen. Ne? Insofern ist, sagen manche Leute, genauso wie ich in ein Geschäft investieren darf und dann Rendite erhalten darf, darf ich auch der Bank Geld geben, sodass ich monatlich oder jährlich Zinsen bekomme von meinem Festgeld, also festangelegtes Geld oder von meinem Girokonto. Ja. Und das ist falsch. Ja, warum? Weil die Realität von Girokonten ist, dass es Darlehensverträge sind. Und bei Darlehensverträgen darfst du nicht mehr zurückverlangen als dein Geld, das du verdient hast. Mehr darfst du nicht verlangen. Und ja, deswegen darf man das nicht so nennen, nur denn das ist eine Form von Täuschung. Ja? Also wenn man so etwas macht, Gott bewahre, dann, also wenn man so etwas, was Haram ist und für das es von Allah Azzajal La'na gibt, das so zu nennen, als wäre es eine Mudaraba, die Allah Subhanahu erlaubt hat, das ist entweder aus Unwissenheit oder um die Menschen, Gott bewahre, in die Irre zu führen. Ja, wir haben gesagt, dass man kein Geld verleihen darf unter der Bedingung, mehr Geld zurückzubekommen. Dann haben wir aber gesagt, wenn jemand Geld verleiht unter der Bedingung, dasselbe Geld oder das gleiche wieder zurückzubekommen, und am Tag des Begleichens der Schulden will der Schuldner mehr zurückzahlen, dann haben wir gesagt, ist das in Ordnung, solange es nicht vorher ausgemacht war. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, jetzt kommt jemand und sagt, als ich mein Konto eröffnet habe, hat mir die Bank nicht gesagt, dass ich dir mehr Geld geben will. Ist das nicht sozusagen eine Art Geschenk, dass ich den? Und die Antwort lautet nein, weil erstens musst du natürlich auch das Kleingedruckte lesen. Du kannst nicht sagen, ich habe es einfach nicht gelesen. Und zweitens, al-ma'rufu 'urfan kal-mashruti shartan. Es gibt eine Regel im Fiqh, die lautet, wenn etwas bekannt ist, dann ist es gerade so, als hätte man es wortwörtlich im Vertrag erwähnt. Es gibt keinen Unterschied. Wenn du genau weißt, dass du es so bekommst, darfst du auch diese Sache natürlich auf keinen Fall so machen. Insofern, genauso, wenn man also jemandem Geld verleiht, von dem man weiß, dass man mehr zurückbekommt, dann ist das natürlich ein Problem mit der Absicht. Ja, das ist ein Problem mit der Absicht. Ja, wie sieht die Realität aus? Die Realität sieht aus, dass das Anlegen oder das Besitzen von solchen Girokonten schwer umgänglich ist und deswegen, da es keine Alternative gibt, für uns erlaubt ist. Okay? Aber das erlaubt uns nicht, die Zinsen zu verschlingen, die wir dadurch bekommen, vielleicht. Oder auch nicht bekommen, also nicht jeder bekommt, aber es gab mal zumindest eine Zeit lang in Europa, wo es so war. Und die Frage ist, wenn ich das trotzdem bekommen sollte, was soll ich damit machen? Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sagen, in diesem Fall soll man das Geld der Bank überlassen und das Geld erst gar nicht nehmen, weil es einem nicht zusteht, sagen sie. Tamam? Sie sagen, das Geld ist nicht deins, verschmutze deine Finger nicht damit. Nimm es erst gar nicht und überlass es der Bank und sag von vornherein der Bank, du brauchst es mir nicht geben. Das ist die erste Ansicht und ihre Begründung ist klar. Die zweite Ansicht ist, dass man sagt, dieses Vermögen ist haram, es für dich zu nehmen, im Sinne von, dass du es nimmst und davon profitierst. Richtig? Aber es ist genauso auch verboten, für die Bank es zu nehmen und davon zu profitieren. Deswegen, irgendjemand muss dieses Geld nehmen, ob du das bist oder sie das ist. Wenn sie es nehmen, nehmen sie es zu Unrecht. Und wenn du es nimmst, aber nicht für dich persönlich, sondern es weitergibst, zum Beispiel einer Person, die dringend Geld braucht, einem Armen, einem Bedürftigen, einem, der Schulden hat und ähnliches, dann wirst du dieses Geld rechtmäßig los. Okay? Insofern ist es eher sogar eine Art Unterstützung der Bank, wenn man ihr sagt, behalte das verbotene Geld für dich. Ja? Deswegen im Gegenteil, man unterstützt sie nicht dabei, sondern nimmt es und gibt es, dann wird es los. Das ist wichtig, dass man es los wird und nicht selbst davon profitiert, weil dann würde man ja Zinsen verschlingen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. So tut ihr weder Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Tamam? Und das ist der Umgang, bis es natürlich die Möglichkeit gibt, Konten zu haben bei islamkonformen Banken, dann natürlich. Der Muslim unterlässt das und unterstützt nicht etwas, was haram und verboten ist. Tamam. Das ist so viel zur Wadi'a. Dann gibt es die sogenannte Saftaja. Saftaja habe ich übersetzt mit dem Begriff Geldtransport. Geldtransport. Und diese Sache ist schon von damals bekannt gewesen. Denn damals, liebe Geschwister, hatte man keine Geldscheine, sondern man hatte Gold und Silber. Und Gold und Silber war schwierig zu transportieren. Und nicht nur schwierig zu transportieren, weil es vom Gewicht her schwer ist, sondern auch, weil es einfach Sicherheitsbedenken gibt. Also jemand, der mit seinem Geld verreist, auch heutzutage mit dem sein Geld verreist, dessen Gedanken sind die ganze Zeit mit der Tasche, in der sich sein Geld befindet, oder nicht? Und deswegen will man eine Lösung finden, dass man verreisen kann und sein Geld im anderen Land entgegennehmen kann, ohne ein Risiko einzugehen. Deswegen nehmen die Leute lieber ihre Bankkarte mit und ziehen das im Ausland irgendwo aus dem Automaten, als dass sie das Bargeld mitnehmen. Ja? Und deswegen hat man schon damals dieses Saftaja-Prinzip entwickelt und man hat einfach geschaut, stell dir mal vor, eine Person möchte von Makka nach Medina Geld transportieren. Und sie möchte 1000 Goldmünzen transportieren. Was macht sie dann? Sie sucht eine Person in Makka, die Vermögen in Medina hat. Sie händigt die 1000 Goldmünzen dieser Person in Makka aus, enthält dafür ein Schreiben, na, sowas behält für ein Schreiben von diesem reichen Mann, der wiederum Geld hat in Medina. Darin steht zum Beispiel, er schreibt an seinen Vertreter in Medina, wenn der Sohn so zu dir kommt, dann händige ihm 1000 Goldmünzen aus. Und das war's. Ja? Er geht mit, nur mit einem Blatt Papier dorthin, händigt aus und hält dort sein Geld. Und hat sich praktisch den ganzen Transport gespart. So, das war damals der Fall. Ist heute nicht viel anders. Ja, die Bankautomaten, heißt es, also jemand, der viel Geld hat, was macht er? Und wie eben diese Bankautomaten, die Firmen, die hinter Bankautomaten stecken, die sagen, ich mache einfach Bankautomaten überall auf der Welt, mache überall ein bisschen Geld rein, ja, und dann kann jeder sozusagen sein Geld abziehen, wo er möchte, und ich nehme dafür Gebühren entgegen, für die Leistung, die ich mache, und verdiene so gut, sehr schnell gutes Geld, ja. Weil jeder profitiert letztendlich gerne davon, ja. Okay, jetzt, diese Thematik gab es schon zur Zeit des Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, und war schon damals kontrovers diskutiert worden. Wenn das Qard, dieses Darlehen nicht transportiert werden muss, weil derjenige, der es entgegennimmt, genug Geld bei seinem Vertreter am anderen Ort hat, so haben dies manche Gelehrte tatsächlich erlaubt, und diese Ansicht scheint auch der Wahrheit inshallah ta'ala näher zu sein. Okay? Und deswegen, denn wie man sagt, wer wird dir dein Geld schon kostenlos, wer wird dir eine Leistung kostenlos machen? Ja? Und deswegen, wenn du jemanden damit beauftragst, dass er für dich Geld aushändigt woanders, das ist eine Leistung, und dann hast du auch das Recht, für diese Leistung bezahlt zu bezahlen, oder die Leistung macht, dafür bezahlt zu werden. Umgekehrt, wenn jemand sogar Geld transportieren muss, ja, dann hat er auch das Recht dafür. Und deswegen, wenn jemand eine Überweisung macht von einem Land ins andere Land, gibt es Überweisungen, gibt es Gebühren für diese Überweisung. Ja. Warum? Weil am Ende, irgendwann einmal, müssen diese Beträge ausgeglichen werden. Da muss jemand tatsächlich mit dem Geldkoffer von einem Land ins andere Land reisen und das ausgleichen. Ob man das jetzt jeden Tag macht oder ob man das einmal im Jahr macht, das ist ein Aufwand, für den man bezahlt werden möchte. Und deswegen sehe ich auch darin überhaupt gar kein Problem. Diejenigen Gelehrten, die darin ein Problem sahen, deswegen darin ein Problem, weil man leiht Geld quasi, man gibt dem in Makka 1000 Goldmünzen und er bekommt sie nachher zurück, richtig? Das ist ein Darlehensvertrag. Du leihst ihm und nimmst nachher. So, und dann haben sie gesagt, so jetzt bezahlt er ihn auch noch dafür. Wieso bezahlt er ihn für einen Qard-Vertrag? Das wäre doch Riba. Riba, richtig? Aber es geht hier darum, der Transport des Geldes, der Aufwand, die Leistung, die man leistet, ist eine Sache, und das geliehene Geld ist eine andere Angelegenheit. Was geschieht heutzutage ebenfalls? Sogenannte Hawala. Hawala habe ich übersetzt mit Geldüberweisungen. Bei Geldüberweisungen, wenn von einem Konto auf ein anderes Geld überwiesen wird, dann wird das sehr oft sogar, wenn es innerhalb des Landes ist, kostenlos angeboten, ja, weil das kein, also da sagt sich dann die Firma oder die Bank, das ist so günstig für mich, dass ich dadurch lieber meinen Kunden gewinnen möchte. Und andere Banken sagen, du bezahlst für diese Überweisung. Und manche unterscheiden zwischen dem Alter des Kunden. Ja. Aber wie dem auch sei, Geldüberweisungen sind eine Sache. Aber oft ist eine Geldüberweisung verbunden mit einem Geldwechsel, mit einem Sarf. Richtig? Und da ist die Realität so, wenn ich also von einem Konto auf ein anderes Konto Geld überweise, und das erste Konto sind Euro und das zweite Konto sind zum Beispiel Dollar, dann habe ich zwei Verträge gleichzeitig gemacht. Einmal beauftrage ich die Bank, mein Geld zu wechseln von Euro in Dollar, und zweitens beauftrage ich sie mit der Geldüberweisung, mit der Hawala. Okay? Und beide Verträge sind Halal-Verträge grundsätzlich, und deswegen, wenn die ordnungsgemäß stattfinden, ist dagegen nichts auszusetzen. Dann gibt es sogenannte Leihgemeinschaften. Das alles hat, wie gesagt, Sie sehen, das sind alles Themen, die im Grunde genommen unter das Thema Qard-Verträge passen. Was sind Leihgemeinschaften? Manche Leute bilden zusammen eine Gemeinschaft, eine Gruppe, in der jeder dem anderen nach und nach Geld verleiht. Okay, es sind solche 10 Leute und eine Person sagt, oder die 10 Leute sagen, heute verleihen wir alle, jeder von uns 50 Euro der ersten Person. Okay? Dann im nächsten Monat verleihen alle 50, jeder 50 Euro der zweiten Person. Und dann im dritten Monat verleihen alle der dritten Person 50 Euro. Und der vierten. Und so machen sie einmal die Runde und am Ende hat jeder genauso viel verliehen, wie viel er bekommen hat. Also 1:1. Ja. Und warum macht man das? Naja, weil vielleicht hast du in einem Monat, brauchst du mal mehr Geld, dann hast du ein bisschen mehr zur Verfügung. Aber du musst halt kalkulieren, dass du dich auch wieder irgendwann zurückbezahlen musst. Als würdest du sozusagen bei 10 Personen 500 Euro einmal leihen, oder besser gesagt 450, weil du bist ja nicht selbst leihen, ja. 450 Euro leihst du dir einmal und dann zahlst du 9 Monate lang 50 Euro der Gemeinschaft wieder zurück. So. Manche Gelehrte haben das erlaubt. Warum? Weil sie sagen, man verleiht genauso viel, wie man auch nimmt. Oder man nimmt genauso viel, wie man verleiht. Und dann sagen sie, ist kein Problem, man darf ja Geld verleihen und das gleiche wieder zurückverlangen oder umgekehrt. Und andere, wie heißt das, haben gesagt, wir verbieten das mit der Begründung, jeder Vertrag, aus dem sich ein Vorteil ergibt, ist ein Zinsvertrag. Und wo ist der Vorteil, der sich ergibt? Weil, wenn du die 500 oder 450 Euro in diesem Fall leihst, dann leihst du sie oder bekommst du sie unter der Bedingung, dass du auch den anderen jeden Monat 50 Euro verleihst. Ja? Und deswegen, das darf man nicht. Also man darf nicht sagen, ich verleihe dir Geld unter der Bedingung, dass du mir auch später mal Geld leihst. Okay? Das ist ein Vorteil, den du dir sozusagen verhandelst. Ja? Die Regel lautet, jeder Vorteil, den man bedingt, das heißt jemand, den man als Bedingung stellt bei einem Darlehensvertrag, ist Riba. Ja. Insofern, wenn man die Regeln strikt anwendet, haben wir hier einen Zinsvertrag. Und deswegen, zumindest was man sagt, dass man sich von solchen Sachen fernhält, zumindest was man sagt, dass solche Sachen makruh sind. Wallahu tabarak ta'ala. Was ist mit Geschenken vor der Rückzahlung? Eine Person A verleiht einer Person B Geld. Dann hat jetzt B bei A Schulden. B hat bei A Schulden. Was ist aber, wenn jetzt B bei A Schulden hat und jetzt machen sie Geschenke untereinander? Okay? Weil wenn B bei A Schulden hat, dann muss B A genau den Betrag zurückgeben, den er von ihm bekommen hat. Richtig? Wenn aber B jetzt A im Laufe der Zeit, wo er seine Schulden abbezahlt, Geschenke macht, dann haben wir den schweren Verdacht, dass das Riba-Geschenke sind. Okay? Weil er darf nicht. Weil die Frage ist, warum macht er diese Geschenke? Und deswegen sagen manche Gelehrte, wenn es unter ihnen die Gewohnheit gibt, Geschenke zu machen, noch bevor B diese Schulden auf sich genommen hat, dann ist der Verdacht von Riba schwach. Da können wir das vernachlässigen. Aber wenn diese Sache erst danach angefangen hat, als würde er sich bei ihm bedanken, ja, dann ist der Verdacht von Riba stark. Ja. Und dann würden wir sagen zur Person B, mach das nicht. Bezahl erst deine Schulden zurück und danach kannst du ihm schenken, was du möchtest. Oder wir sagen zumindest der Person A, die das Geld verliehen hat und jetzt Geschenke nimmt, diese Geschenke tilge damit einen Teil der Schulden. Gerade wenn es Geldgeschenke sind. Okay? Er hat 1000 Euro verliehen, bekommt vom Gläubiger, vom Schuldner 100 Euro geschenkt. was weiß ich, Hochzeitsgeld oder Hochzeitsgeschenk oder was auch immer, dann ist besser, wenn er sagt, das sind dann jetzt nur noch 900 € Schulden und er zieht das von den 1000 ab, weil dann haben wir damit kein Problem. Manche Sahabe waren nämlich der Meinung, dass es ansonsten Riba wäre. All dies, weil damit man natürlich die Wege zum Zinsen verbietet. Ja, weil es kommen immer Leute, die irgendwelche versuchen, Wege zu finden, wie man doch Geld verleihen darf und mehr als nur das Geld profitieren darf. Okay? Ohne ein Risiko einzugehen. Sagen wir, das geht nicht. Wenn du ein Risiko eingehen willst, dann musst du auch den Verlust tragen, falls es einen Verlust gibt. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Ja, dann möchte ich noch das Vorletzte für heute, inshallah ta'ala, zwei Themen, die auch damit zusammenhängen. Nummer 1, Qard-Rückzahlungen hinauszuschieben. Jetzt möchte ich ein Wort richten an diejenigen Leute, die Schulden auf sich nehmen. Wir haben schon gesagt, dass man Schulden nur auf sich nehmen darf, wenn man auch vorhat, sie zu begleichen. Und die Empfehlung lautet, dass man möglichst keine Schulden auf sich nimmt, es sei denn, es muss wirklich sein. Und die Warnung ist jetzt, dass man Schulden begleichen kann, es aber nicht tut. Denn der Prophet, a.s.w., sagte in einem Hadith, Matlul Ghaniyyi Dhulm. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wenn ein Zahlungsfähiger einen hinhält, so ist dies Unrecht. Und dann sagt der Prophet, a.s.w., in einer anderen Überlieferung, Yuhillu Irdahu wa'uqubata. Ja, das heißt so viel wie, dann ist es einem erlaubt, dass man über ihn schlecht redet und dass er auch bestraft wird. Okay? Insofern, warum? Weil es eine Form von Unrecht ist. Und Allah subhanahu sagte, La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Ja? Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, außer durch jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Ja? Deswegen kannst du mir nicht sagen, ich habe einer Person Geld geliehen und sie zahlt ihr Geld zu Unrecht nicht zurück, obwohl sie es bezahlen könnte. Und ich jetzt mich darüber aufrege und sage, der Person, du zahlst sein Geld nicht zurück. Das ist eine Form von übler Nachrede normalerweise, oder nicht? Riba, oder nicht? Aber in diesem Fall, das Problem liegt nicht bei mir, das Problem liegt bei ihm. Ja? Und deswegen, in diesem Fall darf ich über ihn reden, weil er hat sich das selbst geleistet. Ja? Er soll seine Schulden bezahlen, dann darf ich auch nicht mehr über ihn schlecht reden. Aber ansonsten, Allah hat mir das erlaubt. Wie soll man sich denn sonst wehren? Wie soll man denn sonst ihn anklagen, zum Beispiel vor Gericht, ja? Und sein Recht bekommen, wenn man nicht in diesem Fall über ihn auch diese schlechte Sache sagen darf. Das heißt nicht, dass man jetzt anfangen darf, Schimpfwörter zu verwenden. Ne? Es geht darum, dass man diese üble Sache, die er macht, beim Namen nennen darf, damit man auch sein Recht letztendlich bekommt. Ja, und Schuldenbegleichung hinauszuschieben, ist eine Form von Unrecht. Und Gott bewahre, wie viele Menschen gibt es, die es bereut haben, Geld zu verleihen, weil die Leute, die Geld geliehen haben, ihre Schulden nicht begleichen. Ja, einfach fahrlässig damit umgehen. Und wenn du dir vorstellst, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dem Märtyrer werden alle seine Sünden vergeben, außer Schulden. Schulden werden nicht erlassen. Dann siehst du mal, wie gefährlich es ist und gewaltig es ist, dass du verstirbst, während jemand irgendetwas von dir noch zu bekommen hat. Was ist die Lösung? Aufschreiben. Erstens begleichen natürlich zu Lebzeiten, soweit wie möglich. Und zweitens aufschreiben. Lass keinen Tag und keine 2 Nächte vergehen, ohne dass du nicht in dein Testament geschrieben hast, ich schulde dem Sohn so 5 €, weil ich sie von ihm geliehen habe, als wir jetzt mal Eis essen gegangen sind zum Beispiel. Egal was. Ja. Hauptsache, dass die Hinterbliebenen, sie sehen das und sie können deine Schulden begleichen und fangen danach erst mit der Erbverteilung an. Ja, unser Prophet, a.s.w., guck mal, was er sogar gemacht hat. Er hat einmal Schulden auf sich nehmen müssen. Und zwar um Gerste oder irgendeine Nahrung zu kaufen, ja, für seine Familie. Und damit er aber nicht verstirbt, während er Schulden hat, a.s., hat er ein Pfand gegeben. Und was war sein Pfand? Sein Dirr, sein Panzerhemd. Ja. Und deswegen hat er a.s., das, und er, wie es im Hadith heißt, er verstarb, während sein Panzerhemd als Pfand bei einem Juden war. So, deswegen konnte der Jude sein Geld bekommen und Sache war erledigt. Also deswegen sind Rachenverträge, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden, inshallah ta'ala, eine Möglichkeit, sich abzusichern. Sowohl als Gläubiger als auch als Schuldner. Ja, und vom islamischen Recht her hat auch der Richter wie heißt es, das Recht, jemanden zu bestrafen, wenn er seine Schulden nicht begleicht. Ja. Entweder weil er nicht begleichen kann oder weil er nicht begleichen will. Wenn ich begleichen will, ja, oder kann, besser gesagt, wenn ich begleichen kann, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, sein Vermögen bis auf Weiteres einzufrieren. Einzufrieren. Oder dass man zum Beispiel ihn einsperrt, ja, oder dass man ihn anderweitig bestraft. Das ist eine Frage des Ijtihad des Richters oder der jeweiligen Gesetzgebung und dem Land, wie man das macht. Aber letztendlich ist es ein Unrecht, das beseitigt werden müssen. Ja. Oder zum Beispiel, wenn die Schulden das eigene Kapital übersteigen, dann macht man dieses Einfrieren, dieses Hajr sozusagen. Ja. Weil wenn er jetzt weitermacht, dann schadet er seinen Gläubigern noch mehr als vor. Die letzte Angelegenheit ist, wie schaut es aus? Darf man einen Teil der Schulden bei frühzeitiger Entrichtung erlassen? Also was man nicht darf, ich darf ja nicht einem Schuldner sagen, der kommt zu mir und sagt, ich kann die Schulden leider nicht bezahlen. Dann sage ich ihm, okay, ist kein Problem. Dann zahle die Schulden erst nächsten Monat, dafür zahlst du aber mehr. Das wäre der klassische Zinsfall der Dschahiliyya, den es ja bis heute gibt. Ja? Aber es stammt aus der Zeit. Das wäre ja absolut verboten, haram. Und, aber umgekehrt, es ist möglich. Umgekehrt ist zum Beispiel, dass der Gläubiger dem Schuldner sagt, hör mal zu, du hast bei mir 1000 Euro Schulden. Wenn du es aber schaffst, innerhalb von einem Monat sie zu begleichen, dann erlasse ich dir 100 Euro davon. Ja? Das ist kein Problem, weil er sieht ja von seinem Recht ab. Was ist der Beweis dafür? Beweis ist, er darf von seinen gesamten Schulden absehen. Er kann auf die ganze 1000 verzichten. Okay? Und jetzt sagt er, ich verzichte auf 100 unter der Bedingung, dass du es innerhalb von einem Monat, innerhalb von einem Jahr, je nachdem, zurückbezahlst. Und vielleicht macht er das, weil er Angst hat, gar nichts zu bekommen. Oder weil er Angst hat, das Geld zu spät zu bekommen. Und deswegen möchte ich den anderen dazu motivieren. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.